Wir reden bei Flüssen und Seen von Süßwasser. Das könnte jetzt eine ganz neue Bedeutung bekommen. Wissenschaftler aus Karlsruhe haben Wasserproben aus dem Rhein, dem Main, der Donau und dem Neckar untersucht und sie haben dort eine erhöhte Konzentration künstlicher Süßstoffe gefunden. Über diese und andere Fremdstoffe im Wasser will ich jetzt mit unserem Ernährungsexperten Udo Pollmer reden. Mahlzeit, Herr Pollmer. Mahlzeit. Süßstoffe also im Trinkwasser. Wie kommen die denn da rein und welche Folgen hat das für Mensch und Umwelt? Naja, das Hineingeraten ist relativ simpel. Die Menschen trinken Limo oder Kaffee mit Süßstoffen und dann gelangt es mit dem Urin ins Abwasser, von da in die Kläranlage. Die kriegt aber nur einen Teil dieser Stoffe wieder raus und auf diese Weise gelangt es dann in die Flüsse und dann haben wir es irgendwann natürlich wieder im Trinkwasser. Was jetzt das Risiko betrifft, ist für den Menschen erstmal da kein sonderliches verbunden. Einfach deshalb, wenn jemand oder wenn ein Risiko mit verbunden ist, dann gilt es natürlich für denjenigen, der Cola mit Süßstoffen oder Kaffee mit Süßstoffen trinkt, solange die Süße im Trinkwasser nicht hervorschmeckt, ist es für die Menschen schlichtweg nicht relevant. Einfach deshalb, weil hier die Dosis das Gift macht. Aber es ist natürlich schon ganz vernünftig, wenn die Bürger erfahren, dass Rückstände im Trinkwasser eben nicht nur von Pharmafirmen, von Chemiefabriken oder von Obstplantagen stammen, sondern auch von Zusatzstoffen in ihren Lebensmitteln. Und noch dazu in diesem Falle von den Überflüssigsten, die sich denken lassen. Normalerweise wird ja nach solchen Funden der Ruf laut, Fische und Frösche vor Fremdstoffen zu schützen. Aber hier habe ich noch nichts gehört, obwohl einer der Süßstoffe, nämlich die Sucralose, sogar zur Chlorchemie zählt. Das ist jetzt ein relativ neues Thema, Süßstoffe im Wasser. Schauen wir mal auf einen Dauerbrenner, die Pestizide, die Pflanzenschutzmittel aus der Landwirtschaft in unserem Wasser. Das ist doch wohl nach wie vor das deutlich größere Problem, oder? Ja, absolut. Und der springende Punkt ist hierbei aber, dass die meisten Pestizide ja gar nicht aus der Landwirtschaft kommen. Für Deutschland fehlen meines Wissens die Daten, aber für die Schweiz sind sie soeben veröffentlicht worden und dort versprühen die Bauern nur ein Viertel der Produktion. Und genauso viel, wie die Landwirtschaft verbraucht, kommt am Bau zum Einsatz. Und da befinden sich die Pestizide beispielsweise in den Hausanstrichen, insbesondere für wärmedämmende, für umweltfreundliche Fassaden. Und viele Farben und Putze enthalten Biozide und der Regen löst sie dann aus der Fassade und schon gelangen sie wieder ins Gewässer. Also Sie sagen, nur ein Viertel der Pestizide kommt aus der Landwirtschaft, jedenfalls nach den Zahlen aus der Schweiz. Das andere Viertel aus der Bauwirtschaft, fehlt uns immer noch die Hälfte. Wo kommt die her? Ja, die restlichen Pestizide oder Biozide, die packt man in Hygieneartikel und Haushaltsprodukte oder in Anti-Fouling-Anstriche für Boote, damit sie da nichts ansetzt, oder in Textilien als Schimmel- oder Mottenschutz. Und einige davon dienen zur Schleimbekämpfung bei der Papierherstellung, andere zur Bekämpfung von Nebenfischen in Teichen und natürlich dann auch noch in Schwimmbädern und Swimmingpools zur Beseitigung von Algen. Im Abwasser kommen dann natürlich auch noch die Wirkstoffe aus der Kleidung und den Waschmitteln hinzu, wie zum Beispiel die optischen Aufheller. Aber sobald die Stoffe im Haushalt benötigt werden, dann schwindet natürlich auch ein bisschen das öffentliche Interesse. Also wir haben diese Pestizide in unserem Wasser, wir haben die künstlichen Süßstoffe, wie man seit kurzem weiß, worüber man viel lesen konnte in den letzten Jahren, sind die Arzneimittelrückstände, die auch in unserem Wasser sind. Gibt es denn da noch weitere bedenkliche Substanzen? Naja, was den Haushalt betrifft, da fand man jetzt unlängst in deutschen Gewässern die sogenannten Benzotriazole. Und was es im ersten Moment wie so ein Pflanzenschutzmittel klingt, entstammte aber vor allem geklärten kommunalen Abwässern. Und das weist natürlich auch wiederum auf eine Verwendung im Haushalt hin. Die Wirkstoffe kommen nämlich aus Spülmitteln. Es sind Korrosionsinhibitoren, einfach damit die Geschirrspüler nicht verrosten. Und daneben werden diese Benzotriazole auch noch zur Flugzeugenteisung eingesetzt, aber das spielt hier keine große Rolle. Und was wir da nun haben, diesen Cocktail an Fremdsubstanzen in unserem Wasser, den Sie uns jetzt beschrieben haben, wie gefährlich ist das für unsere Gesundheit? Ja, zunächst einmal sind das bei diesen Benzotriazolen bei Mengen von bis zu einem Milligramm pro Liter, das ist schon relativ erheblich. Einfach im Vergleich dazu, die Gesamtmenge an Agrarpestiziden, die im Trinkwasser enthalten sein dürfen, das liegt bei 500 Nanogramm pro Liter. Und die Benzotriazole bieten damit bereits das 2000-fache. Und selbst die Süßstoffe erreichten zusammengenommen Werte, die bis zu 500-fach über dem Gesamtpestizidwert lagen. Und das sind wohlgemerkt ja jeweils nur ein paar Stoffe im Gegensatz zur breiten Palette der Pflanzenschutzmittel. Für eine toxikologische Bewertung der Benzotriazole, da ist es allerdings noch zu früh. Man hat im Grunde keine Ahnung, wie das nun wirklich wirkt. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass unsere Geschirrspüler für Kaulquappen problematischer sind als moderne Pestizide. Kämen die Stoffe vom Acker, da gäbe es ein großes Geschrei, aber was man ja selbst im Haushalt verwendet, das wird mit einem viel milderen Blick gesehen.